1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte eure Telefonnummer mit in die Mail rein. Also freie Themennacht heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. So, und der erste Anrufer ist eine Anruferin, nämlich Beate, und sie ist 43. Guten Morgen, Beate. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Beate. Und, ich rufe an. Ja. Verstehen Sie mich? Ich verstehe dich sehr gut, ja. Ja, und zwar, erstmal wollte ich sagen, dass du sehr sympathisch bist und sie wirken auf mich beruhigend, ja, deswegen wollte ich mal anrufen, weil... Dankeschön, weil ich biete dir auch das Du an. Ja, danke. Dass wir uns duzen, danke. Dann ist das einfacher. Ja, und zwar, meine Schwester ist heute Morgen verstorben, meine Zwillingsschwester, bei einem Verkehrsunfall, die ist mit dem Fahrrad überfahren worden. Und angeblich hat sie, haben gesagt, mit dem Bagger, der hat Fahrerflucht begangen und die haben den jetzt im Baggerfahrer festgenommen. Ja, und es wie ist genau der Unfall passiert? Ja, gut, meine andere Schwester hat angerufen, hat gemeint, oh Gott, da liegt jemand in Ursum, das war jetzt in Gießen, wenn ich das sagen darf. Und ich habe gesagt, oh Gott, die Barbara arbeitet da unten, aber es kann doch nicht sein. Gut, dann habe ich jetzt die Firma angerufen gehabt, also erst meine Schwester. Sie ist nicht drangegangen an die Telefone und dann habe ich die Firma angerufen. Die ist nicht mehr bei den anderen Firmen angekommen, wo sie putzen gehen sollte. Und ja, dann hatte auch die Frau gesagt, die Chefin, dass es sein kann, dass meine Schwester ist. Und ich hatte die Polizei auch angerufen und weißt die kamen du denn, dann zu mir und haben mich gefragt, ob was sie anhatte und ob sie Asthma hatte und alles. Ich bin total fertig, ich kann gerne mehr holen. Ich verstehe. Weißt du, wie genau der Unfall sich ereignet hat? Nein, das wollen die mir Montag sagen. Sie haben nur in den Nachrichten schon gezeigt, dass meine Schwester dann tot auf die Straße lag neben und er hat noch die Schuhe an die Hose gesehen und das Fahrrad und das Blut und die Decke und das war halt extrem schlimm für mich jetzt auch. Und natürlich. Es ist definitiv aber jetzt sicher, dass es deine Schwester ist. Das ist auf jeden Fall meine Schwester. Ja. Nur die haben gesagt, ja, die hatten den Haustürschlüssel und sie konnten da rein. Hätte keiner den Wohnungsschlüssel. Niemand, meine Schwester hätte keinem das gegeben gehabt. Wissen Sie, was ich meine? Ihr seid Zwillinge, sagst du. Ist deine Zwillingsschwester? Das ist meine Zwillingsschwester. Das heißt, man sagt ja immer so, dass Zwillinge noch eine besondere Beziehung zueinander haben. Ist das bei euch auch so gewesen, dass ihr eine besonders innige Beziehung hattet? Ja. Ich zählt jetzt schon was und ich bin auch fix und fertig und alleine Gedanke, weil meine andere Schwester ist vor 15,5 Jahren auch plötzlich gestorben an einer Hirnblutung und jetzt kommt das, es hat keiner damit gerechnet und ich war noch Sonntag bei ihr und hab ihr meinen Sohn im PC eingestellt und Hat deine Schwester Familie? Familie, Mutter, Vater. Mit dem Vater kam sie nicht so gut klar. Nee, ich meine, hatte sie... Meine hatte andere sie, Schwester noch. Ja, ich meinte, deine verstorbene Schwester. Hatte sie Ehemann und Kinder? Nein, das nicht. Nee. Sie hatte einen Hund gehabt, wo sie sehr dran gehangen hat und den ich auch nehmen sollte, falls dem was passiert. Aber ich konnte den Hund nicht nehmen, weil es eine Hündin. Ich habe Rüte und sie war läufig und ich konnte den Hund nicht nehmen jetzt. Die Eltern, eure Eltern leben noch, sagst du? Ja. Wie nehmen da, das sind ja schon ältere Leute, wie nehmen eure Eltern, deine Eltern diese schlimme Nachricht auf? Ja, mein Vater, ich weiß es nicht, der steht nicht so gut, ich weiß es nicht, vielleicht unterdrückt er das auch, der hat auch nicht gerade guten Kontakt mit gehabt. Und meine Mutter natürlich auch total fertig, weil wir haben das jetzt noch in den Nachrichten gesehen, wie sie da lag. Und ja, furchtbar. Ja, wie viele Geschwister hast du noch? Jetzt habe ich noch drei. Noch drei Geschwister? Nee, ich lüge, zwei. Mir waren fünf, das heißt, ich lüge. Ich bin so kaputt, ich... Um wie viel Uhr hast du die Nachricht bekommen heute? Ich musste mir echt gesagt schon selbst so gesehen besorgen, die Nachricht. Ja, ich wollte mir sicher gehen. Ich habe bei meiner Schwester angerufen. Wie, wo waren das gewesen heute Morgen da? Ich bin jetzt mit dem Hund gelaufen. Da hat meine Meine Schwester, die Heidrun, die hatte mich angerufen gehabt und hat gesagt, pass mal auf, und hat geheult. Ich habe gesagt, nee, Barbara kann das nicht sein. Und ich verstehe, das hat sich dann so ergeben, dass ihr das dann nacheinander erfahren habt, dass sie es auch wirklich ist. Ja, was hast du danach dann getan, als du das wusstest, dass es deine Schwester ist? Was hast du danach gemacht? Ja, gut, geheult. Und ich hatte, geheult. Und ich will es jetzt immer noch nicht wahrhaben. Ich habe meine Freundin angerufen, die eine Uhr, die hat mich... glücklicherweise, die war bei mir. Ich bin so froh, dass sie bei mir war. Ich möchte mich bei ihr bedanken, die Wundentruhe, wenn ich das sagen darf. Ja, danke. Ja. Die hatte mich runtergefahren zur Unfallstelle. Ich musste unbedingt eine Kerze hinstellen und Blumen hinlegen, weil das ist etwas, was ich machen musste, ja. Aber da hast du deine verstorbene Schwester nicht mehr gesehen, da war sie schon weg. Gottes Willen, da war sie schon weg. Ja. Ist sie ich eigentlich... Ich hatte nur heute Abend, wo ich wieder heimkam, bei den Nachrichten, meine Kinder gesagt, da liegt sie. Und ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist schlimm. Weißt du, ob sie direkt bei dem Unfall verstorben ist? Ich habe zu den Leuten gesagt, zu den Polizisten, ich hoffe, dass sie keine Schmerzen mehr hatten. Und die haben gesagt, die denken, es ging schnell, also ist das kein Schmerz mehr hatte. Weißt du, wer schuld ist? Ja, meine Schwester ganz bestimmt nicht, ne? Auf keinen Fall. Nee, der ist hat Fahrerflucht begangen und das Gesicht war total unten zu unten. Das Gesicht war total kaputt. Wissen Sie, was ich meine? Zerstört. Die wussten nicht, weder Mann noch Frau. Die haben gesagt, wie wissen Sie das? Ich habe gesagt, ich habe es geglaubt, ich habe es gedacht, ich habe es nicht gehofft. Ja, also, aber meine Schwester hat mich angerufen und gesagt, es könnte sein. Ja, du hast natürlich recht, aufgrund dessen, dass der Fahrer Flucht begangen hat, deutet es darauf hin, dass er natürlich dann auch Schuld hat. Wobei man das nicht weiß, es kann auch ein Schock gewesen sein, dass er weggelaufen ist, man weiß es nicht genau. Ich glaube, Bagger soll es gewesen sein. Ja. Er dürfte da gar nicht schnell fahren, weil es war eine Kurve unten in Burstung. Und eine Kurve und gut, das sind aber auch Beleuchtungen und meine Schwester hat auch garantiert, Also ein ganz furchtbares Unglück, was heute über eure Familie hereingebrochen ist. Grauenhaft, ja, es ist grauenhaft. Alleine Gedanke, wissen Sie. Ich verstehe das wirklich nicht, weil bei der Straße dürfen wir nicht schnell fahren und der Mann macht sich auch dazu nicht äußern zu dem Unfall bis jetzt. Ne? Und das ist ja ganz oft bei so Unglücken, dass man es eigentlich nicht versteht und dass es dann trotzdem passiert. Aber dann ist es zu spät, wenn man darüber spricht, dass es hätte nicht passieren können. Ja, es ist jedenfalls grauenhaft. Ich hoffe, dass der seine gerechte Bestrafung bekommt, ja. Naja, es wird nicht nur Bewährung und dann meine Schwester ist tot, wissen Sie, was ich meine? Ja. Und das Gesicht ist total entstellt und das verstehe ich nicht. Er muss irgendwie mit dem Backereifen drüber gefahren sein. Ist furchtbar, für mich unfassbar. Ein ungeheuer Schock. Du stehst ja auch unter Schock, das merke ich auch. Ja, mir geht's auch total schlecht. Beate, und ich kann schon gar nicht mehr heulen. Und mir tut es unfassbar leid, was dir passiert ist, was euch passiert ist, was eurer Familie passiert ist. Ich glaube, dass du ganz dringend Hilfe brauchst und was du jetzt heute Nacht noch und morgen auch tun kannst, das wird dir jetzt meine Psychologin sagen, die im Hintergrund mitgehört hat. Ja. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du sofort wieder von der Magdalena, so heißt die Psychologin, jetzt gleich angerufen. Werde ich dann angerufen, Du wirst gleich angerufen wieder. Du musst nur auflegen und wirst wieder angerufen. Ja. Mein herzliches und tiefes Beileid und viel Kraft wünsche ich dir und ich bitte dich jetzt aufzulegen. Ja. Dankeschön. Sehr gerne, Beate. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Hier ist Alexander. Alexander ist 28. Guten Morgen. Hallo. Alexander, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich mache mir ganz gewaltige Sorgen um meinen Bruder. Warum? Mein Bruder ist jetzt 20 und der ist in der Lehre zum Gärtner und Zierpflanzen. Und auf Deutsch gesagt, er ist mehr als stinkend faul. Seine Wohnung sieht aus wie bei einem Messi. Er sammelt auch mittlerweile Abmahnungen wegen Pünktlichkeit der Arbeit, Berichtsheften nicht abgegeben, gar nicht erst zur Arbeit erschienen, also unentschuldigtes Fehlen. Wie lange ist er schon in der Lehre? Der ist jetzt gerade im zweiten Lehrjahr. Na gut, jetzt gerade im zweiten, dann viel ist dann ja nicht mehr. Ja. Doch, also wenn er gerade im zweiten ist, liegt das zweite ja noch vor ihm. Wie lange muss er? 3 Jahre wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube 3. Er lebt alleine. Er lebt alleine in einem Einzimmer-Apartment. Spielen Drogen, Alkohol eine Rolle? Nein. Nein? Bist du sicher? Ziemlich. Woher bist du? Woher nimmst du die Sicherheit? Ich habe regelmäßigen Kontakt mit ihm und mit Drogen kenne ich mich relativ gut aus. Mhm. Ich arbeite im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Was machst du? Und ich arbeite als DB-Sicherheit. Ach so, in der Sicherheit. Gut, dann kennst du, hast du einen Blick dafür. Ja, also... Mehr oder weniger. Da ist garantiert nichts. Und Alkohol, ich mache mit einem Kumpel selbst Met und da geht er auch nicht ran. Also Alkohol kann es auch nicht sein. Mhm. Auf jeden Fall lässt er sich hängen. Er ist faul. Ja. Die Wohnung verkommt, sagst du. Was gibt es? Gibt es sonst noch irgendwelche Symptome, die dir auffallen? Er kümmert sich um fast gar nichts und die Körperhygiene lässt natürlich auch zu wünschen übrig. Ach, das auch. Ja. Wie ist er denn, weißt du, hast du ein Feedback von der Arbeit, vom Arbeitgeber, wenn er denn da ist, wie er sich da aufführt? Wenn er da ist und nicht gerade einem Vorgesetzten Widerworte gibt, dann ist er ein wirklich sehr guter Mitarbeiter. Mhm. Die hatten jetzt eine komische Pflanze, wo kaum einer wusste, was das ist. Noch nicht mal der Chef oder der Meister. Mein Bruder wusste, was es ist. Mhm. Er ist der Einzige, der gescheit mit dem Traktor fahren kann. Mhm. Also hat er schon ein Händchen für den Beruf, aber irgendwas ist da, ja. Stimmt da nicht bei ihm. Wie ist denn dein Verhältnis zu ihm? Eigentlich ganz gut. Aber wohl nicht ganz gut, weil er dir ja nicht erzählt, was los ist. Ich weiß nicht genau, warum er sich da so gehen lässt, keine Ahnung. Hast du ihn denn konkret gefragt danach? Ich habe mir schon mehrfach versucht, da rauszuholen aus diesem Trott, aus dieser Faulheit. Der hat auch ein paar Monate hat er bei mir gewohnt, da habe ich es probiert und ohne Erfolg. Na gut, aber wenn er bei dir wohnt, dann muss man doch viel mit jemandem reden. Hat er nicht irgendeine Andeutung gemacht, was los ist mit ihm? Nein. Gar nicht. Hast du ihn denn konkret gefragt, was ist mit dir los? Warum ja, bist du? Was antwortet er denn darauf? Er weiß es selbst nicht, warum. Mhm. Wie lange geht das schon so? Das geht so, ja, seit er aus dem Elternhaus raus ist. Und davor war es eigentlich auch schon ziemlich chaotisch. Wie lange ist er denn aus dem Elternhaus raus? Das sind jetzt fast 3 Jahre. Mhm. Aber vorher auch schon chaotisch. Ja, vorher war es auch schon chaotisch. Als mein Vater noch gelebt hat, hat er mehrfach damit gedroht, meinen Bruder rauszuschmeißen. Dein Bruder? Wegen Ordnung, ja. Achso, der Vater hat den Bruder. Ich verstehe, genau. Ja. Mhm. Mhm. Und da ging es überwiegend um Ordnung und so. Mhm. Hat er eine Freundin? Ohne großen Erfolg. Nein. Hat er schon mal eine Freundin? Seine Freundin ist der Laptop. Ach so. Was macht er denn dann im Netz? Irgendwelche Games, irgendwelche Rollenspiele, keine Ahnung. Mhm. Okay, das ist ja schon mal ein Indiz. Das kann ja sein, dass das irgendeine Art von Online-Sucht ist, die ihn da beschlagnahmt hat. Klingt so, wie du es schilderst, wirklich so, als müsste er sehr dringend zu einem Therapeuten, einem Psychiater, einem Therapeuten am besten. Ja, wie ist er denn da so? Ich habe da auch schon mal mit ihm gesprochen, dass er eventuell über das Rathaus da was da eine Möglichkeit hat, aber... Über was? Über das Rathaus? Ja, ich denke mal, das Rathaus kann einem da auch in gewisser Weise weiterhelfen, öffentliche Stellen, aber diesbezüglich kommt er auch nicht in die Gänge. Der hat vor mehreren Jahren hatte sein Portemonnaie verloren, der hat noch immer seinen Führerschein nicht nachgemacht. Ist natürlich wieder wie immer schwierig für einen Angehörigen da einzugreifen. Du bist nah an ihm dran. Er hat offensichtlich auch ein gewisses Vertrauen zu dir. Ist es so? Ja, ja. Ja. Du liebst ihn, das ist dein Bruder und du machst dir Sorgen um ihn. Natürlich. Aber es ist ein erwachsener Mann, den du auch nicht irgendwohin zwingen kannst. Das heißt, letztendlich kannst du nur versuchen, in dem Fall auf ihn einzuwirken, dass er sich von außen Hilfe holt. offensichtlich auch ist das ein so ernster Fall, dass da nur ein Profi was ausrichten kann und dass du das nicht schaffst oder du auch überfordert bist oder er das mit dir auch nicht lösen kann oder will. Mehr als das Angebot, oder was heißt Angebot, ihm zu sagen, mach das, oder du kannst noch recherchieren, wo er hingehen könnte, das kannst du noch machen. Mehr kannst du nicht tun. Das ist ein erwachsener Mann, hat eine eigene Wohnung, ist verantwortlich für sein Leben. Ja, ist klar. Aber das kannst du natürlich, du kannst es ihm ja vielleicht noch plakativer sagen, dass du dir Sorgen machst, dass alles den Bach runtergeht, dass er vielleicht aus der Lehrstelle rausfliegt. Ja, einmal hat er schon die Lehre verloren. Ja, siehst du, also das ist, alles hängt ja so am seidenen Faden. Und wenn du ihm das alles so erklärst und ihm das auch an Beispielen, dass er sich nicht wäscht, dass die Wohnung verkommt, dass er keine... Hat er Freunde? Nur wenige. Habe ich mir beinahe gedacht, wenn er immer so zurückgezogen ist, dass er auf sehr dünnem Eis geht und dass er etwas unternehmen muss. Aber das Unternehmen... Ja, wenn ich mich mit ihm über seine Zukunft unterhalten habe, da hat er keinen Plan, wie es weiter soll und ja, das ist hat immer auch schon Suizidgedanken. Ja, das ist immer so eine schwierige Rolle, in der man da drin ist. Man kommt da leicht in die Rolle, dass man dem anderen auf die Nerven geht mit dem Reden. Und dass derjenige dann noch mehr zumacht. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Man darf nicht zu viel Druck ausüben. Man muss signalisieren, dass man da ist. Aber ich werde dir jetzt... Ich habe auch eine eigene Familie. Na, siehst du, genau. Du hast ja dein eigenes Leben auch noch. Ich werde dir jetzt mal von meiner Psychologin ein paar Adressen an die Hand geben. Diese Adressen kannst du, die hast du dann schon mal, die kannst du ihm ja hinlegen. In der Hoffnung, dass, wenn du vielleicht auch nochmal mit ihm redest, dass er dann doch darauf zurückgreift. Sollen wir es so machen? Das wäre eine Idee, ja. Das machen wir, Alexander. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke schön. Alles Gute dir und natürlich danke, auch deinem Bruder. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Heike. Heike ist 24. Hallo, Heike. Hallöchen. Oh, Hallöchen. Heike, um was geht's? Ja, also es geht eigentlich um das Thema Glauben und eine verkorkste Kindheit. Meine Kindheit. Also es geht darum, sagt ihr neuapostolisch sein was? Sag's nochmal. Neuapostolisch. Neuapostolisch, ja natürlich. Das ist eine evangelikale Gruppierung. Ja, offiziell ja. Offiziell? Meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr. Also was ist deiner Meinung nach? Nicht mehr. Nee, was ist es deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach ist es ein Verein, der ziemlich gefährlich ist. Also jedenfalls für mich war er ziemlich gefährlich. Dann erzähl mal ein bisschen von der neuapostolischen Kirche. Ich bin auch kein großer Freund von denen. Ich habe auch meine Erfahrungen mit denen früher schon gemacht und bei mir sträuben sich da auch eher die Nackenhaare. Aber du wirst es sicher noch besser erzählen können. Ja, also ich bin da reingewachsen. Also ich bin von Geburt an neuapostolisch gewesen. Mhm. Bin in einer sehr neuapostolischen Familie aufgewachsen. Mhm. Nach außen immer das heile Weltbild. Ja. Wir sind ja nicht von dieser Welt und alles ist prima und wir sind das Vorbild für alle. Mhm. Und hinter die Fassade hat keiner geguckt, keiner hat gewusst, dass mein Erzeuger ein Trinker war. Ein Trinker? Ist und war. Wäre natürlich eine absolute Schande in der Gemeinde gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Natürlich, vor allem weil er Priester war. Ach, das auch noch? Also er war erst Diakon und ist er Priester geworden. Nennt man das bei denen auch so, Priester? Ja, ja. Ja. Sagt man so. Mhm. Die kriegen dann nicht mal einen Crashkurs, sondern die kriegen einen schwarzen Anzug und dann ist man dann Priester, nachdem der Apostel, wie er sich nennt, die Hand aufgelegt hat und den Segen gesprochen hat. Mhm. Und es hat mich halt, ich habe noch einen großen Bruder, der ist 6 Jahre älter. Und ich war immer das Rebellenkind in der Gemeinde. Mhm. Und ich hatte natürlich einen schweren Stand. Mhm. Was war denn, erzähl uns doch mal ein paar Beispiele, was für dich besonders schwierig, besonders abstoßend, besonders provokant war, wenn du zurückdenkst. Vor allem dieser alleinige Anspruch des Seelenheils. Kein anderer kommt in den Himmel außer wir. Mhm. Und wenn du das... Was so jetzt im Rückblick ist, in meiner Jugendzeit mit 16, 17, 18 geht man ja raus und geht in die Disco, Kino, Freunde treffen. Das fiel für mich flach. Das hatte ich nie. Ach so, das durftest du nicht? Nein, also es hat niemals offen jemand gesagt, du darfst das nicht. Mhm. Aber wenn ich dann gesagt habe, ja, ich würde gerne heute Abend mit denen aus meiner Schule, aus meiner Klasse weggehen, hieß es dann immer, Glaubst du denn, der Herr Jesus sucht dich in der Disco, wenn er heute Abend kommt? Also das ist so ganz feiner Psychoterror, ne? Ja. Mhm. Das trägt einen auf. Also ich habe eben eine Dokumentation gesehen auf WDR und da ging auch das um dieses Thema. Mhm. Und es waren sofort wieder diese Mechanismen da, mhm. diese jahrelange Zurechtweisung, muss man ja sagen. Man wird ja vom Kindergarten an bis ins hohe Alter immer in dieser Mühle, in dieser gebetsartigen Organisation gehalten. Wie war das denn so im, gerade jetzt Pubertät, da beginnt die Sexualität eine Rolle zu spielen, da interessiert man sich für, welchen Regeln musstest du dich denn da unterwerfen? Auf jeden Fall neuapostolisch. Das heißt? Sollte er sein. Also. Er sollte auf jeden Fall auch mal am besten aus der Gemeinde sein. Hättest du denn als junges Mädchen schon einen Freund, wenn auch einen neuapostolischen, hättest du einen haben dürfen? Das konnten sie mir relativ schlecht verbieten, weil ich halt so ein rebellisches Weibstück war. Ja, gut, aber so generell, haben die es verboten? Es war nicht gern gesehen. Sex vor der Ehe, wie ist das? Eigentlich gar nicht. Mhm. Hält sich 99% nicht dran, aber Hauptsache, man sagt, es ist nicht. Wie bei den Katholiken, Sex vor der Ehe nicht, es soll nicht stattfinden. Stichwort. Es soll nur im geheiligten Sakrament der Ehe stattfinden. Ich sag mal, so noch ein paar Stichworte zur Sexualität. Wie stehen die Neuapostolen, so wie du sie erlebt hast, zur Onanie? Wird gar nicht drüber gesprochen, existiert nicht. Genauso wie Homosexuelle existieren überhaupt nicht. Mhm. Also da wird auch nicht drüber gesprochen. Wenn aber dann mal jemand auftauchen würde in der Kirche und ein junger Mann oder eine junge Frau und sagt oder würde feststellen, ich bin homosexuell, was würde dann mit dieser Person passieren? Also ich kenne einen, der hat das gemacht. Mhm. Er ist seines Lebtags nicht mehr froh geworden. Was heißt das konkret? Also, er wurde jetzt nicht öffentlich attackiert von den Gemeindemitgliedern, aber er wurde schräg angeguckt. Er war Dirigent, er war bei uns in der Jugend sehr aktiv. Mhm. Wir mochten ihn auch alle. Plötzlich durfte er den Chor nicht mehr dirigieren. Mhm. Plötzlich durfte er nicht mehr mit uns Jugendlichen zusammen sein. Mhm. Obwohl er einer der liebsten Leute war, die ich da eigentlich kannte. Also er wurde geschnitten von den anderen. Ja. Und das moralische, also der moralische Fluch wurde rausgelegt. Für die Hierarchie. Ja. Mhm. Wir mussten dann halt mitziehen. Ja, du sagst, du warst dann schon immer so rebellisch. Was passierte denn mit dir, wenn du dann gegen Gebote oder Vorstellungen der Gemeinde verstoßen hast? Oh je, das war ganz furchtbar. Also dann musste ich zum Vorsteher, zum Gemeindevorsitzenden mit meinen Eltern. Mhm. Und dann wurde ein Tribunal gegründet. Ich saß auf der einen Seite und alle anderen saßen auf der anderen Seite. Sag mal einen Grund, weswegen du vor so einem Tribunal dann unter anderem gesessen hast. Ich hatte mir die Haare feuerrot gefärbt vor dem Jugendtag. Das sind so Großveranstaltungen für Jugendliche. Mhm. Ich habe im Orchester gespielt und unter 120 grauen Mäusen wollte ich auffallen und habe mir die Haare feuerrot gefärbt. Und das war schon Grund für das Tribunal? Ja. Und wie ging das dann zu vor dem Tribunal? Was haben die mit dir gemacht? Was haben die gesagt? Warum hast du das getan? Dann sagt man natürlich mit 13, 14, weil ich Lust dazu hatte. Mhm. Und dann Dann fängt das an, so ganz subtil. Aber weißt du nicht, vielleicht erkennt man dich so nicht und wir wollen doch alle gleich sein vor dem Herrn. Mhm. Und damit stichst du ja hervor. Und es hatte nie direkte Konsequenzen, dieses Tribunal. Ja, aber das ist ja schon schlimm genug, wenn man da als 13-jähriges Mädel sitzt und da sitzt der Priester vor. Und wie viele Leute saßen da noch vor dir? Am Schluss bis zu 8. Das ist ja grauenhaft, das ist ja wie vor Gericht, nur weil man sich die Haare rot gefärbt hat. Und deine Eltern waren dann immer auf der Seite des Tribunalsprechers? Nur mein Erzeuger. Meine Mutter war immer auf meiner Seite. Ach so, das heißt, gab es denn da auch schon mal dann Streit? Durfte man sich überhaupt streiten mit dem Tribunalleiter oder wie der da heißt? Nein. Deine Mutter war dann still an deiner Seite? Also meine Mutter, ich glaube, ich habe das rebellische Wesen meiner Mutter. Sie hat dann schon gesagt, das ist doch Unsinn, lass doch das Mädchen machen. Und wenn sich die Haare abrasiert, das ist doch ihre Sache. Mhm. Solange sie in den Gottesdienst geht und sich sonst anständig benimmt und jetzt nicht... Wir hatten halt bei uns in der Gemeinde eine Matratze, ein Mädchen, das mit allen geschlafen hat. Das wurde aber nicht geahndet, weil sie die Tochter vom Vorsteher war. Ach so, ich habe gerade kapiert. Also ein Mädchen, das mit allen geschlafen hatte, das war bekannt. Und das wurde nicht geahndet, weil sie die Tochter vom Vorsteher war. Genau. Noch eine Frage zu den Haaren. Wie endete dieses Tribunal? Musstest du die Haare wieder zurückfärben in deine Haarfarbe? Ja, sollte ich. Habe ich aber nie getan. Ich habe sie dann pink gefärbt. So, jetzt bist du heute 24. Seit wann bist du, ich gehe davon aus, dass du raus bist aus dieser Gruppierung, aus dieser Sekte, oder wie immer man das nennen mag. Mhm. Wie lange bist du raus? Ich bin jetzt insgesamt 5,5 Jahre raus. Ist es dir schwer gefallen, rauszugehen? Oder hat man es dir schwer gemacht? Man hat es mir schwer gemacht. Wer hat es dir schwer gemacht und wie? Erstens mein Erzeuger. Ich muss dazu sagen, weil er so ein Trinker war, sind wir dann auch von zu Hause weg, meine Mutter und ich. Ist deine Mutter auch raus aus den Aposteln? Ja. Ja. Hm. Also ich habe ihr gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Und als er weg war, war dann auch sie nicht mehr so davon überzeugt. Mhm. Und aber wie haben die, also der Erzeuger hat es dir schwer gemacht, auch hat die Gemeinde auch irgendwie noch Druck auf dich ausgeübt oder euch? Die erste Zeit haben sie mich in Ruhe gelassen. Mhm. Also weil sie nicht wussten, wo ich war mit meiner Mutter. Aber als sie dann natürlich Facebook gibt es ja und diverse andere Ach, Facebook machen die heiligen Plattform. Leute dann doch. Ja, ja. Mhm. Und da ich hatte den Fehler gemacht, dass ich einen von denen geedit habe. Mhm. Und dass ich meine alte ICQ-Nummer nicht geändert habe und das alles. Welche Konsequenzen hatte das? Was haben die dann mit dir gemacht? Mails geschrieben. Warum gehst du nicht mehr? Warum kommst du nicht mehr? Geh doch da. Jetzt weiß ich ja, wo du wohnst. Jetzt kannst du. Dann haben sie mir Adressen von den umliegenden Gemeinden geschickt, also wo die ich denn dann hingehen könnte. Die wollten dich zurückmissionieren quasi. Mhm, aber es genau. gab jetzt keine Drohung oder sowas. Nein, also. Das Problem der NRK ist, dass es ist keine offensichtliche Gewalt, sondern es wird sehr subtil gemacht, so dass man es auch erst gar nicht merkt. Mhm. Wenn ich zu meinem Priester gesagt habe, mein Vater hat sich schon wieder mit 3 Kästen Bier abgeschossen, der randaliert hier, ich weiß nicht, was ich tun soll, hieß es, du musst das in Liebe tragen. Mhm. Also was soll man von solchen Leuten halten, du hast die aber dann nicht geholfen haben. Du hast aber so einen richtigen Hals, ne? Ah, ja. Darauf. Ich bin wütend, weil sie sich anders geben, als dass sie sind. Mhm. Und diese Scheinheilige, das geht mir, das stört mich. Ja, mir und auf. Es können einem ja auch die Leute leid tun, vielleicht auch die jungen Leute, die da reinwachsen und eben nicht so viel Kraft haben wie du und nicht so rebellisch sind und da so unter dieser Gehirnwäsche leiden und in dieser Diktatur da leben. Das Phänomen ist, 99% von denen leiden nicht. Mhm. Ach so. Mhm. Die merken es nicht. Mhm. Das sind diese Mitläufer, die wirklich davon Ahnung haben, was da abgeht. Die sitzen oben und in der Schweiz. Mhm. Mhm. Also die wissen wirklich, was abgeht, dass das ganze Geld nach Afrika geht und dass für hier nichts mehr getan wird, weil das hier alles auf dem absteigenden Ast ist. Hast du jetzt deinen Glauben, sofern er überhaupt da war, ganz verloren? Mein Glauben an Gott habe ich nie verloren. Ah ja. Aber ich habe mir das jetzt einfach zum Credo gemacht. Ich nehme mir das, was ich glauben kann, und binde mich an keine Organisation mehr, denn ich habe meinen Glauben an Gott nicht verloren, aber an die Institution Kirche. Ja, wie auch kann immer. Kann man ganz schnell den Glauben verlieren. Vor allen Dingen, wenn man solche extremen Erfahrungen gemacht hat. Heike, das war ein interessantes Gespräch mit dir. Mal ein Einblick in eine Welt, die wir hier nicht so oft hören. Ja, bitte. Die aber natürlich in unserer Gesellschaft existiert und noch viel, viel ausgebreiteter in noch anderen Facetten in den USA stattfindet. Ne? Da, gar nicht mal so. In den USA sind ja eher so die Evangelikalen mit ihrer radikalen Bewegung. Die sind, also die NRK ist mehr in Afrika beheimatet. Ah. Da, wo die kleinen armen afrikanischen Kinder nichts zu essen haben. Ja. Da spielen sich als Heilsretter auf. So, Heike, ich danke für deinen Anruf. Ich hab zu danken. Und wünsche dir alles Gute und schönen Gruß an deine Mama. Mach ich. Tschüss. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, Hinweis auf nächste Woche. Unser Thema nächste Woche Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt endlich glücklich. Ich möchte mit Leuten reden, die irgendwie krasse Sachen hinter sich haben und jetzt sagen, ich hab's geschafft. Ich bin endlich glücklich. Die vielleicht viele Anläufe unternommen haben, um dahin zu kommen, wo sie hin wollten, nämlich zum Glück. Davon erzählen wollen. Also das kann ja bedeuten, endlich glücklich, weil endlich gesund. Endlich glücklich, weil endlich reich. Oder endlich getrennt. Oder endlich die große Liebe gefunden. Oder endlich guten Sex. Es gibt ja ganz viele Beispiele, weswegen man sagen kann, jetzt habe ich es endlich geschafft und ich bin jetzt endlich glücklich. Das ist unser Thema nächste Woche. Möchte ich sehr gerne mit euch drüber sprechen. Und wenn ihr euch anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de und immer eure Telefonnummer mit in die Mails reinschreiben. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht, wie immer freitags. Jetzt, heute hier, 0800 220 5050. Und ich bin verbunden mit der Karin, die ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen. Karin, um was geht's denn bei dir? Eigentlich gehört es noch ein bisschen in das Thema vom letzten Mittwoch. Ich will da raus. Ja. Und vor der Situation, vor der Entscheidung stand ich so vor eigentlich, das hat sich in den letzten 10 Jahren oder noch davor so richtig angesammelt. Aber vor 2,5 Jahren, als denn auch ich nicht mehr berufstätig war, weil ich da ja dann noch die ganze Zeit immer außerhalb des Hauses war, hat sich das dann so angesammelt, dass ich also in meiner Ehe überhaupt nicht mehr zurechtkam. Mhm. Und da nicht mehr so leben wollte, wie das und mir keine Zukunft vorstellen könnte. Nach wie vielen Jahren? Nach 42 Jahren Ehe. Nach 42 Jahren. Wow. Und da hat ein Satz von dir mir so ein bisschen Mut gemacht. Der hieß damals zu einer Frau, hast du damals gesagt, wenn der Kerl dich gehen lässt, ist er nicht interessiert, dann geh. Ja. Und das beschreibt eigentlich so ein bisschen meine Situation. Er war überhaupt nicht mehr interessiert und die Jahre davor haben eigentlich daraus bestanden, dass er sehr, sehr viel Macht ausgeübt hat, weil er eben derjenige ist, der das Geld verdient. Mhm. Und das hat er uns, die 3 Kinder und mich, auch spüren lassen. Ja. Und gab es auch Gewalt? Bei dem einen Kind am meisten, die anderen beiden weniger, einer weniger. Bei mir auch ein bisschen, mit Ohrfeige auch mal, aber auch viel festhalten. Oder eben diese psychische Gewalt, was viel, viel schlimmer war. Ja, ja, ja, ja. So mich lächerlich machen oder wenn ich dann irgendwas angesprochen hatte oder auf meinem Recht bestand, dann, du gehörst zum Psychiater oder was eigentlich über die ganzen Jahre immer vom Kleinsein der Kinder bis eigentlich deren Erwachsensein, dass er immer gedroht hat zu gehen. Hast du denn dann den ersten Schritt gewagt und hast gesagt, ich gehe? Ja, er hat ja, wie gesagt, über Jahre immer gedroht zu gehen und dann habe ich das nachher dann auch irgendwo nicht mehr ernst genommen, habe dann auch gesagt, na, klasse. Als ich dann wieder in den Job reingekommen bin, in meinen Beruf, dann nach ganz vielen Jahren zu Hause, hatte dann auch kein Geld, wenn er gegangen wäre, hätte ich gar kein Geld gehabt mit meinen 3 Kindern. Mhm. Aber dann habe ich es doch noch mit knapp 50 wieder geschafft, in den Beruf reinzukommen. Und dadurch kann ich das jetzt auch überhaupt, also auch meine Rente ist gerade so, dass ich das gerade so mühsam zwuppen kann. Ja, aber dann erklärst mir nochmal, das habe ich noch nicht richtig verstanden. Wie ist es denn dann auseinandergegangen? Eigentlich dadurch, dass ich die Vorstellung hatte, wie soll das weitergehen, wenn ich auch in Rente bin, den ganzen Tag zu Hause. Es war ein völlig leerer Raum. Also ich fühlte mich wie Luft, wie ein Gegenstand, weil immer, wenn es nämlich Streit gegeben hatte, dann war mindestens eine Woche absolute Schweigen. Von seiner Seite kam gar nichts mehr. Wer ist denn gegangen? Du oder er? Du. Ich bin gegangen. Du bist dann gegangen. Ich bin dann gegangen, ja. Wie hat er darauf reagiert? Erstmal war er geschockt und meinte jetzt dreht er das nämlich um. Jetzt bin ich nämlich die Böse, die ja die ganze Schuld hat, weil ich bin jetzt, ich bin ja gegangen. Ich habe jetzt auch diese finanzielle Situation herbeigeschaffen. Und nein, auch damals in der ersten Reaktion, das muss den doch total geschockt haben, als du das gesagt hast. Ja, hat er auch erstmal so. Hat aber er dich ausgelacht? Hat er dich ernst genommen? Hat er dich geschlagen? Nee, was hat er gemacht? Nee, ich nee, das nicht. Er hat das einfach so erstmal hingenommen und dann hat er nach ein paar Informationen gefragt, wie wo ich mir das denn vorgestellt hätte und dass ich mir eine Wohnung genommen hätte. Das hat er denn erstmal so akzeptiert und dann gar nichts gesagt. Das hattest du schon vorher so eingefädelt? Das hatte ich schon, ja. Super. Ja. Sind die Kinder auf deiner Seite? Zwei davon haben mich sehr, sehr unterstützt und die haben auch gesagt, und das war eigentlich auch so ein bisschen, das hat mich vor mir selber auch erschreckt, dass ich gespürt habe, dass ich mich selber auch verändere. Also ich konnte mit diesem sprachlos nebeneinander herlaufen. Man geht sich aus dem Wege, man versucht eigene Gefühle, Empfindungen oder Dinge, die man machen möchte. Was meinst Was meinst du, wie viele Ehepaare so leben? Ja. Nun sind es 2,5 Jahre her. Wie geht es dir heute? Ja, das ist widersprüchlich. Manchmal plumpse ich ziemlich in so ein Loch hinein und denke dann irgendwie, weil er jetzt auch alles umdreht und mir die ganze Schuld in die Schuhe schiebt, auch vor Verwandten und auch besonders Älteren. Hast du denn mit ihm auch noch Kontakt? Ja, ich fahre da von Zeit zu Zeit hin. Warum? Weil ich noch viele Dinge in dem Haus auch habe. Aber nach 2,5 Jahren muss das doch abgewickelt sein. Nö, habe ich noch nicht so hingekriegt. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dann habe ich noch so ein bisschen über... das ist ja auch mein Haus damit noch. Irgendwie habe ich ja dann auch noch ein bisschen vielleicht Überblick, wie das weiterläuft dort. Ja, und vor allen Dingen, ich habe da 30 Jahre gewohnt und habe da auch noch viele Bekannte, wo ich dann auch gerne noch mit zusammen bin. Aber ich will dir mal gleich spontan was sagen. Mhm. Ich finde das nicht gut. Ja. Ich finde es nicht gut. Wenn das so eine grauselige Zeit war, die da hinter dir liegt, dann musst du auch einen richtigen Schnitt machen. Ja. Dann würde ich den Kerl gar nicht mehr sehen wollen. Ja. Dann wäre mir das Haus auch egal. Hol deine Sachen raus und was dir wichtig ist und etabliere dich da, wo du jetzt bist. Ja. Ich würde doch gar nicht mehr mit dem reden. Warum? Ja. Das verletzt dich doch nur. Es zieht dich doch immer wieder zurück und reißt alte Wunden auf. Ja, das stimmt. Ich sehe ihn ja teilweise auch dann, wenn es über die Kinder mal Kontakt gibt oder irgendwie so, dann sehe ich ihn ja auch nochmal. Mhm. Und auch jetzt habe ich auch auf so einer verwandtschaftlichen Geschichte, habe ich dann auch gehört, da benimmt er sich jetzt plötzlich total kontaktfreudig zu allen oder auch Nachbarn, was er früher nie war, und demonstriert somit ungefähr, dass ich ja diejenige bin, die jetzt an allem irgendwie die Ursache ist. Also es gibt sicher Kontakte auch über die Kinder, die nicht zu vermeiden sind, das sehe ich schon ein. Und es gibt sicher immer wieder das Punkt auch durch Verwandtschaft, wo er dich ärgern kann. Aber vermeide doch alles, was du vermeiden kannst an Kontakt, wo er dich ärgern könnte. Ja, eine Weile habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass ich für meine Gerechtigkeit kämpfen muss einfach, dass ich diese Ungerechtigkeit nicht hinnehme. Ich habe nur immer gekämpft, für meine Kinder habe ich ganz, ganz viel gekämpft, früher auch. Aber du hast ja schon einen großen Kampf jetzt durchgezogen, indem du dich von ihm getrennt hast. Das ist doch eine große Leistung nach so vielen Jahren. Dann mach jetzt auch Nägel mit Köppen. Und jetzt ist dann aber auch gut. Ja, und ich dachte dann immer, wenn das mit dem Geld irgendwie, dann fange ich wieder an zu zweifeln an mir und der Situation. Und möchte natürlich auch den Kopf freikriegen davon. Und das dachte ich immer, wenn ich ihn nochmal irgendwie dazu bewegen könnte, dass er für sich das, er hat mich nie früher um Verzeihung gebeten und jetzt dreht er auch alles immer um. Und aber ich habe immer gedacht, dass es vielleicht über Sprechen, über irgendwie jetzt durch die Distanz auch eine Möglichkeit gibt, auch ihn mal dazu zu bewegen, dass er seine Verantwortung dafür übernimmt, wie das Ganze gelaufen ist. Und ja, das, ich verstehe. Und das, aber vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ja, du hast mal einer jungen Frau erzählt, die auch gesagt hat, sie würde das, hat so gesagt, sie soll Zettel schreiben, das habe ich, damit könnte ich Wände tapezieren. Mhm. Aber ich denke dann immer irgendwie, dass ich den Kopf freikriegen würde, wenn ich ihm das irgendwie klar machen könnte. Aber ich glaube, meine These ist, dass du deinen Kopf endlich freikriegst, wenn du dich wirklich komplett entledigt hast von dieser Beziehung. Das heißt keine Besuche mehr, Abschied von dem Haus, alle Sachen rausholen, das wirst du alles wissen, wo man eine klare Grenze ziehen kann. Du bist noch viel zu sehr da dran. Du bist noch nicht richtig weg. Naja. Und darauf zu hoffen, dass der jetzt irgendwie sich da noch verändert, der verändert sich nicht mehr. Richtig auch. Sei stolz auf deinen Schritt, den du gemacht hast. Das ist ja schon eine große Leistung. Und genieße jetzt deine Freiheit und dein Leben, das du jetzt hast. Nach all den gehört natürlich auch immer ein bisschen Geld, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich weiß, du hast das auch gerade vor dem Menschen da in Portugal mit den Hunden da erzählt. Mhm. Gib das alles da auf, und auch wenn du kein Geld mehr hast, aber es macht schon auch irgendwie, natürlich engt das auch den Radius ein, den man einfach hat, wenn man... Aber du hast doch, wie ich es jetzt verstanden habe, hast du da dein Auskommen im Moment? Ja, gerade so eben. Ja, also aber immerhin. Ich muss sehr, sehr, sehr, sehr rechnen, also irgendwie Reisen oder sowas, was ich gerne machen würde, sind nicht drin dabei. Gut, aber du bekämst ja also auch nicht mehr Geld, wenn du ihn ab und zu besuchst. Nee, das stimmt. Mensch, sei froh, dass du, wenn es auch mal so gerade eben geht, dass du dein eigenes Ding hast. Ja. Bravo, sage ich dann nur. Toll. Und mach es jetzt auch wirklich endgültig. Mach es endgültig, damit du auch endgültig deinen freien Kopf kriegst, Karin. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Von Herzen. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, Karin. Viele der Anregungen, die kann man aufnehmen und auch aus anderen Gesprächen davon profitieren. Das ist ganz toll. Dankeschön, Karin. Vielen Dank dafür. Sehr nett von dir. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 33 ist die nächste Anruferin und sie heißt Silvia. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Silvia, man hört es gar nicht in der Stimme. Du wirkst ganz cool. Bin ich eigentlich auch, und ich würde am liebsten noch zum Thema Mittwoch anrufen. Eigentlich bin ich glücklich, auch wenn nicht so Zwischenfälle im Leben passieren. Was ist denn der aktuelle Anlass, heute angerufen zu haben? Mann, eigentlich ist mir das auch ein bisschen unangenehm, weil das eigentlich gar nicht so es ist nichts groß Schlimmes wie manch andere Menschen, was für Probleme die so haben. Aber ich saß hier gerade so allein und habe gedacht, ich kann es ja mal probieren, und ich hätte auch nie damit gerechnet, dass ich irgendwie durchkomme. Mhm. Ich sitze bei meiner Oma, und mein Opa ist verstorben am Montag. Und ich wohne 200 Kilometer weiter weg. Und du bist jetzt bei der Oma, bist du richtig verstanden? Ja. Ja. Mhm. Und bin Dienstag spontan halt hingefahren. Die ist nämlich an Demenz oder Alzheimer erkrankt. Darüber redet keiner so genau, aber das Krankheitsbild ist ja mehr oder weniger bekannt. Mhm. Und ich hatte wenig Kontakt halt irgendwie, oder was heißt wenig, ich telefonisch schon, und zu meinem Opa, der war ja recht fit, und hatte natürlich mit dem oft telefoniert. Wenn ich mit meiner Oma telefoniert hatte, wusste ich, die hat es dann irgendwann vergessen. Mhm. Und mit dem habe ich halt toll telefoniert. Und zufällig bin ich am letzten Donnerstag halt, habe ich ihn im Krankenhaus besucht. Mhm. Und ja, da war alles irgendwie noch ganz cool eigentlich. Und am Freitag hatte er so eine OP. Ja. Da hieß es erst noch ganz gut. Und danach musste er eine Not-OP bekommen. Und an was ist er operiert worden? Er sollte einen künstlichen Darmausgang bekommen. Hat er Krebs? Ja. Das wusste ich auch nicht, wie schlimm es eigentlich war. Und dann hat es zum dritten Mal, und hinterher war es ja auch klar, dass das dann alles schon schlimmer war. Aber er war so fit. Es war für mich auf jeden Fall großartig, mit ihm halt gesprochen zu haben. Mhm. Das war halt Zufall, dass ich da überhaupt vorbeigekommen bin. Wie schön, dass du noch vorbeigekommen bist. Ja, genau, das ist es. Wie schön. Ja. Und da ist dann Montag. Kommt nämlich eins zum anderen, nicht? Und ist Montag dann verstorben. Ja. An den Folgen der Operation. Ja, dann nach der Not-OP halt aus dem Koma nicht mehr erwacht. Mhm. Wie alt ist dein Opa geworden? 82. Ja. Aber ein großartiger Mensch. Hat viel geschrieben und ist hier in einem Ort hier halt auch groß bekannt. Und Leben deine Eltern noch? Ja, genau. Mein Vater, der Sohn von denen, ist vor 4 Jahren schon gestorben. Mhm. Mhm. Das heißt, du bist jetzt auch, gibt es noch andere Kinder oder Enkel? Also Enkel, Urenkel, ich habe noch 2 Geschwister, und es gibt auch noch 2 Tanten, die ich habe. Mhm. Die wohnen, also die eine wohnt auch hier in der Nähe, hat ein behindertes Kind, und die andere eben weiter weg. Und ja, die kümmern sich natürlich auch, aber die haben halt auch ihr Leben. Und ich hatte halt eben gerade die Zeit, spontan zu kommen, weil ich dachte, Mensch, ich zu meiner Oma, und ich möchte ja diese Zeit eben auch noch mit meiner Oma, weil da geht es ja dann auch früher oder später bergab. Und der Grund deines Anrufes ist jetzt die Tatsache, dass ich muss ja irgendwann auch wieder in mein Leben treten. Ja. Und dass du da jetzt mit der Oma in der Wohnung bist. Ich habe Angst um meine Omi. Die Omi schläft jetzt schon? Ja, klar. Hat sie das denn verstanden, dass jemand tot ist? Das hat sie nämlich außergewöhnlicherweise, das hat sie halt begriffen. Wie hat sie darauf reagiert? Wir konnten alle den Arzt rufen für Beruhigungsspritzen. Wie geht denn das jetzt weiter? Du kannst doch die alte Dame nicht allein in der Wohnung lassen. Ja, genau das ist doch auch mein Problem quasi. Also bisher hat der Opa sich immer um sie gekümmert und alles so einen Blick drauf gehabt. Und dann, wenn sie hier so sitzt und sagt, ach, der lässt er mich im Stich. Und dann sagte er zu mir auch, ach, die Oma hat gesagt, sie verlässt sich auf mich. Aber jetzt müsstet ihr doch eigentlich so eine Art Familienrat schnell zusammenrufen und entscheiden, was passiert. Ja, jetzt fühle ich mich irgendwie so als alleinigen Familienrat. Mhm. Aber letztendlich wird dir oder euch doch gar nichts anderes übrig bleiben, als sie da einen guten Platz in einem Heim zu suchen. Also meine Schwester zum Beispiel, die arbeitet halt auch im sozialen Bereich und hat Heilerziehungspflege gelernt und die hatte sofort die Hände im Kopf zusammengeschlagen und hatte schon Angst und Omi ins Heim, das ist ja die Katastrophe, weil heute... Ja, bestünde denn die Möglichkeit, dass jemand aus der Familie sie aufnimmt? Ja, eben auch nicht, wäre ich ja nicht hier quasi. Ja eben, was bleibt dann noch? Wie weit wohnst du entfernt? 200 Kilometer. 200 Kilometer. Ja, wenn das um eine Ecke wäre, würde ich auch gerne mal hier hinkommen. Bist du berufstätig? Na klar. Ja, das heißt, du könntest deine Oma auch nicht zu dir holen? Nicht wirklich. Ja, wenn du den ganzen Tag nicht da bist und sie Demenz erkrankt ist, das geht halt geht das auch nicht. Da muss ja jemand immer da sein. Ja. Oder habt ihr aber jetzt ein Problem? Das muss aber jetzt sehr schnell gelöst werden. Ja, genau. Super. Gut erkannt. Ja, das ist es halt, wo ich jetzt gerade heute, ich war ja nicht bei der Beerdigung, weil ich auf meine Oma aufgepasst habe. Die ganze Familie war da. Und dann jetzt die Beerdigung war schon, so schnell ging es. Ja, Montag, Freitag, das läuft dann ja wirklich. Und deswegen sitze ich hier halt eben gerade und wie gesagt, ich gucke halt und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich durchkomme und da hatte meine Güte, so ein großes Problem habe ich jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht die Leitung für andere Leute blockieren. Das ist schon ein großes Problem, finde ich. Oh. Du hast das Gefühl der Verantwortung für deine schwerkranke Oma. Die anderen kümmern sich offensichtlich nicht so richtig darum. Aber was sagen die denn, wie es weitergehen soll? Das ist ja auch diese ganze Formalitäten und so, das wird ja schon alles geregelt auch. Also von der anderen Tante, die andere wohnt halt weit weg. Ja, aber ganz praktisch gefragt, wenn du jetzt, ich weiß nicht, nach wie vielen Tagen du wieder in deine Heimat musst. Ach, am liebsten würde ich ja morgen gerne fahren. So, was dann? Ja, genau. Also es ist doch klar, dass die Oma nicht allein in der Wohnung existieren kann. Eine Wohnung ist gut, das ist ein Haus, zweistöckig, die schläft oben. Und das ist auf keinen Fall möglich, dass man sie da allein lässt, den ganzen Tag. Das ginge vielleicht, aber bis zum Gewissen eine Frage, das kann man dann ausprobieren. Ist ja die Frage, wie viel Geld ihr habt, dass ihr vielleicht eine Pflegekraft in das Haus holt. Ja, soll die denn hier hier einziehen? Doch, natürlich, das machen doch viele. Echt? Ja klar, wenn sogar Platz ist in dem Haus und ihr das bezahlen könnt, natürlich kann da eine 24-Stunden-Betreuung einziehen. Weiß ich halt auch nicht. Das wäre vielleicht, ja gut, soweit habe ich nämlich leider noch nicht gedacht. Ist ja klar, dass irgendwann einem in solchen Situationen dann auch der Horizont irgendwo beschränkt ist, ne? Wobei, ich finde diese Lösung ja eigentlich die schönste. Wenn man sich das leisten kann, dann mutet man dem alten Menschen keinen Ortswechsel mehr zu. Das stimmt, aber eine fremde Person, das bringt die Omi natürlich auch durcheinander. Ne? Klar, aber wenn es vielleicht immer Nettes ist und da kann man sich dran gewöhnen. Also ja, so wie ich jetzt gerade, das ist ja das Problem. Also ich bin ja jetzt nicht fremd und so. Das ist ja auch so schön zwischen uns gerade. Ne? Also dadurch, dass wir so lange Zeit nicht mehr miteinander, ich meine, ich habe meine ganze Kindheit oder halt viele Ferien hier verbracht und sitze hier halt und denke, ach Mensch, und Erinnerungen und ach, das ist halt schon viel, die Zeit auch, die hier verbracht haben. Ne? Das ist schon eine bedrückende Situation. Einmal hast du den Trauerschmerz wegen des Verlustes deines Opas, Opa ist tot, und dann jetzt den Druck, was mache ich verantwortungsbewusst mit der Oma. Ne? Und ich saß hier heute und ist irgendwie mal gerade so 30 Jahre irgendwie verrutscht. So, ne? Da war ich dann so ein bisschen so, ups, man kann manchmal so ein bisschen switchen irgendwie zwischen den ganzen Geschichten. Also ich kann da relativ gut mit umgehen, aber ich traue mich halt überhaupt gar nicht, die allein zu lassen. Also ich finde, wenn ich jetzt du wäre, würde ich alles daran setzen, so schnell wie möglich eine wirklich gute Lösung zu finden, dass ich dann auch... Ja, eine wirklich gute Lösung, ja. Ja, damit du, sonst findest du aber keine Ruhe da, wo du arbeitest und wo du wohnst, wenn das nicht gut gelöst ist. Nee, natürlich nicht. Sprich doch mal mit den anderen, wie das so kohlemäßig ist, ob das eine Möglichkeit wäre. Also Geldfrage, ja, das wäre halt noch eine Option. Also ich möchte halt irgendwie, ich bin jetzt halt spontan hier hingefahren und ich möchte jetzt irgendwie, ich habe halt auch einen Freund und ich habe halt irgendwie, also nicht Heimweh, aber dadurch, dass ich hier jetzt nicht 24 Stunden, aber seit Montag, ich stehe halt morgens auf, ich mache hier halt wirklich alles, ich bin ja irgendwie eingeengt. Also ich bin ja auch in so einem Ort. Oh, das wäre ja nur jetzt inzwischen eine Zwischenzeit. Das ist ja, ja, klar, aber das ist ja schon, dass dadurch, dass ja auch so viel Gefühlschaos und Gefühlsdüsselei ist, deswegen rufe ich dich wahrscheinlich auch gerade an. Ich bin halt echt ein bisschen durcheinander. Ja, ja. Und ich habe mit meiner Schwester vorhin telefoniert auch und wir sind halt auch nicht weitergekommen, dann ist mein Akku abgestürzt. Ich meine, wenn die in dem Bereich sogar arbeitet, dann muss es doch... Ja, aber die wohnt ja noch viel weiter weg. Ja, egal. Man kann ja zumindest telefonisch beraten, was zu tun ist. Ja, sie meinte halt auch auf jeden Fall irgendwie so Heim geht nicht, weil man weiß die Umstände der Heime halt auch irgendwie, dass es manchmal... Klar, wenn es ein etwas nobleres Heim ist, dann wird er vielleicht sich ein bisschen besser drum gekümmert. Wohnt deine Mutter denn in der Nähe? Nee, auch nicht. Die wohnt ganz weit weg. Meine Mutter ist ganz raus. Die hat halt quasi auch gar nichts damit. Sie ist also angeheiratet. Das ist eine andere Nummer. Das gehört da nicht so zu. Also wir sind dann schon anders irgendwie hier interner. Silvia, also das wäre meine Idee, die ich gerade gesagt habe. Ich habe zwei in der Bekanntschaft zwei Fälle, wo das sehr gut klappt mit der 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Ja, da gut, das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Aber soweit sind wir noch nicht gekommen, weil wir emotional viel zu sehr aufgewühlt. Verstehe. Aber klar ist, dass das was Ordentliches entschieden werden muss. Das ja, ist ganz klar. Also da kannst du dich auch nicht drücken. Spätestens Sonntag, Montag muss ich halt irgendwie auch, auch wieder. Aber ich bin einfach von meiner Arbeit irgendwie abgehauen. Für mich war das halt dann wichtiger. Und ich würde auch nochmal gerne, du weißt, ich habe ja immer einen Diplompsychologen hier im Hintergrund. Mhm. Das geht jetzt gar nicht um ein psychologisches Gespräch, sondern vielleicht hat die Magdalena, das ist meine Mitarbeiterin, die Psychologin heute Nacht, noch ein paar Tipps und Ideen für dich, was du da anstellen könntest. Ja, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ah ja, okay. Ja, so machen wir es. Silvia. Ja, cool, danke. Dann hoffe ich, dass ihr eine gute Lösung finden werdet. Ja, sicher. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Wolfgang, 80 Jahre alt. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, hallo, Domian. Freue mich. Fühle mich immer sehr geehrt, wenn sehr ältere Leute hier anrufen. Ja. Ja, also der Grund meines Anrufes ist einfach, dass ich anderen Leuten Mut machen möchte, weil ich so viele positive Dinge erlebe. Und ich habe sozusagen zweiten Lebensfrühling und ich kann also allen alten Leuten nur raten, wirklich alles zu tun, was in der Kraft liegt, dann ist die Lebensqualität einfach höher und schöner und ich erlebe also Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten, heute habe ich eine Beerdigung gehabt, die Leute waren so glücklich. Was läuft denn so gut in deinem Leben? Dass ich einfach den Leuten zeige, dass die Zufriedenheit das höchste Gut ist und das möchte der liebe Gott auch. Also ich habe die Heike da eben bewundert bei den apostolischen Kirchen. Ein Glück, dass es solche Leute gibt, die sich von Fundamentalisten auch von Kirche lösen. Mhm. Ja, ich bin sehr kirchlich, wie du vielleicht denken kannst. Nee, aber, weiß ich noch nicht. Aber wenn es Fundamentalisten sind und Leute, ich warne alle meine Leute, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Absolut. Gar nicht von der Kirche. Finde ich auch. Was hast du für Beruf früher gemacht? Ich bin Spätberuf. Ne? Ich bin Kaufmann und Drogist gewesen, war zuletzt Laborleiter bei Aqua. Mhm. Ja, sowas alles. Ja. Bin also mit 33, als Jesus aufhörte, fing ich erst an. Wie lebst du denn? Lebst du alleine oder noch mit einer Partnerin zusammen? Nein, ich bin katholischer Pfarrer und wir haben ja... Moment. Du bist katholischer Pfarrer? Ja. Ach so, jetzt verstehe ich. Also ich dachte, du hast gerade so ein paar Berufe genannt, dass du... Ja, ich habe erst mit 33 die Priesterweihe. Ach so, jetzt verstehe ich das. Du bist katholischer Pfarrer außer Diensten. Ja, und habe mit 70 meinen Dienst aufgehört und bin dann ins Ausland gegangen zu meinen Ziehkindern. Ich habe sehr viele Ziehkinder. Ich bin eigentlich ein Urgroßvater, nicht leiblich, aber genauso teuer. Und jetzt merkte ich, dass mein Platz jetzt hier ist. Aber du bist ein toleranter Typ, höre ich gerade schon daraus. Du bist gar nicht so... Je älter ich werde, desto toleranter bin ich. Und ja. Ich liebe meine Kirche, aber ich halte nicht alles für gut, was da geschieht. Ne? Ja, also du kannst es durchaus verstehen, wenn Leute sagen, ich glaube an Gott, aber ich muss nicht in der Institution sein. Ja, wenn das alle so sagen, dann wird es ja eines Tages Schluss sein. Das stimmt natürlich. Wie kam das denn dazu, dass du dann so relativ spät in den Priesterberuf gegangen bist? Das wollte ich schon mit 6 Jahren. Ach so. Ich wusste immer schon, ich bin also Ostpreußen, Flucht und so weiter, Schulmüdigkeit. Und wusste immer, dass Gott mich wohl da haben will. Mhm. Das war immer schon klar, aber es, ich war auch schulmüde und, ne? Ja. Und wenn du heute so zurück auf dein Leben schaust, war das eine richtige Entscheidung, Priester geworden zu sein? Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich bin sehr zufrieden. Was man ja immer so fragt, das muss ich dich ja natürlich auch fragen. Gab es denn irgendwann mal Zeiten, wo du dachtest, ach, ich hätte vielleicht auch gerne eine Frau und Kinder? Ja, ich habe eine Freundin gehabt, ne? Und aber ich habe gemerkt, ich muss einfach loslassen, weil das Größere für... Ach, hast du eine Freundin während deiner Priesterzeit gehabt? Nein. Vorher? Vorher. Ja. Mhm. Ja. Also ich bin ein Priester, der also mit anderen Priestern auch sehr guten Kontakt hält. Wir sind ständig, leben gemeinschaftlich viel und wir haben auch Gütergemeinschaft. Mhm. Also ein Mensch kann nicht ohne Familie leben, auch ein katholischer Pfarrer nicht. Also nochmal die Familie Frage. Ist eben eine geistliche Familie. Nicht? Ja. Aber das, also die Sehnsucht nach eigenen Kindern war dann doch nie da. Naja, ich habe sehr viele Kinder angenommen und habe auf diese Weise da etwas kompensiert, gebe ich schon zu, dass ich also Ziehkinder und Ziehopa bin und Ziehurgroßvater. Ja. Wolfgang, du bist ein offener Typ. Jetzt muss ich dich was fragen. Gestatte mir bitte die indiskrete Frage. Gerne. Ich merke, dass du mit Leib und Seele Christ bist. Ja. Und ich merke auch, dass du mit Leib und Seele Katholik bist und deinen Beruf wirklich mit Herz erwählt hast und auch ausgeübt hast. Ja. Wie hast du das geschafft, in all den Jahren, auch als du noch ein junger Mann warst, ohne Sexualität zu leben? Also die Sexualität ist natürlich da. Sie schwitzt man nicht einfach aus. Ja, was macht man mit der Lust? Ich muss eben, wie jeder verheiratete Mann oder jede verheiratete Frau, ich habe daran gearbeitet, dass ich diese Dinge einfach in die rechte Bahn lenke und für Gott da bin. Und dann wird das dann, wenn man älter ist, wird das dann schon weniger. Ne? Okay, also rechte Bahn heißt, dass ich hinter der Entscheidung, mich hat ja keiner gezwungen. Nee, natürlich, genau. Das heißt, man unterdrückt, klingt zu negativ, aber man schiebt es beiseite. Nein, um einer größeren Sache willen. Um einer größeren Sache. Ist die Sexualität ist das Schönste, was Gott uns geschenkt hat. Ne? Etwas ganz Großes. Aber darf man, frage ich dich jetzt auch in aller Offenheit, darf man als Priester onanieren? Das ist sicher eine Frage der Reife, ne? Also ist sicher in meinem Leben auch häufig vorgekommen. Mhm. Das ist eine Frage der Reife. Wenn das dann vorgekommen ist, hast du dann ein schlechtes Gewissen gehabt? Nein. Nein. Ein schlechtes Gewissen, selbst der Papst. Finde ich sehr sympathisch, muss ich dir sagen. Ich kann nur sagen, wenn es so mehr gäbe wie die Heike von den Neuapostolischen oder auch bei uns in der Kirche, dann wäre ich sehr glücklich. Und das, ich habe hier eine Psychiatrie, eine Nervenklinik und die rufen mich dann zu jungen Leuten und dann sage ich denen, wenn ihr wüsstet, wie sehr Gott euch liebt, dann würdet ihr ohnmächtig werden vor Freude. Mhm. Und diese Aussage, sie wirft die Leute völlig aus der Bahn. Das glaube ich. Noch eine indiskrete oder sehr intime Frage. Gab es in den vielen Jahren, in denen du als Priester gearbeitet hast, gab es mal große Glaubenskrisen? Und du dachtest, ich kann... Glaubenszweifel. Diesen kann ich nicht sagen, aber Glaubenszweifel mit der Institution Kirche. Nein, abgesehen von der Kirche. Ja. Generell. Hast du mal gezweifelt, ob es Gott, so wie du ihn dir denkst und wie du früher geglaubt hast, ob es den überhaupt so gibt? Ja, da bin ich bevorzugt. Der liebe Gott, der lässt mich geradezu spüren, dass er quasi in meinem Leben neben mir sitzt und der will nur, dass ich glücklich bin. das ist ein toller Satz. Mensch, ja. Wolfgang, das ist aber ein schöner Anruf. Das freut mich sehr, dass du angerufen hast. Ja, und ich möchte allen Leuten sagen, dass sie sagen, auch wenn sie nicht gläubig sind, es geht mir besser, immer besser. Und wenn es mir schlecht geht, als wenn ich bekloppt bin, sage ich das auch. Es geht mir besser, immer besser und dann geschehen Wunder. Also hier in der Nervenklinik, die Schwestern, die sind ganz aus dem Häuschen. Ich habe jetzt einen jungen Mann gehabt, der ist völlig ausgeglichen und kann entlassen werden. Wolfgang, ich glaube, wenn es mehr Priester deiner Art gäbe, wären die Kirchen proppevoll. Ich wäre ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Alles Gute. Und ich wollte dir einfach sagen, dass ich von dir eine Menge gelernt habe. Oh, das ehrt mich aber jetzt wirklich. Das ehrt mich ganz groß. Ja, weil du wirklich auf die Menschen eingehst und kein Fundamentalist bist. Dankeschön. Wolfgang, alles Liebe. Tschüss. Ciao. In der Technik war und ist Alina Marquis und ich möchte mich ganz schnell noch bei dem Kollegen David Sparfeld bedanken, der leider heute unser Team verlässt und sich anderen Aufgaben zuwendet. Das bedauern wir sehr und ich wünsche ihm sehr viel Glück und alles Gute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. In der Nacht vom Montag auf Dienstag sind wir wieder da. Bis dahin, ciao.